Ostseewelle Reporter decken auf. Sabine hört schon am Frühstückstisch Ostseewelle. Veit hört uns gerade im Auto. Wir sagen dafür Danke fürs Einschalten. Mit der Ostseewelle Hörprämie. Läuft's bei dir? Zahlen wir. Supi, danke schön, ich freue mich. Yay! 500 Euro, wenn euch unsere Reporter auch beim Ostseewelle hören erwischen. Ostseewelle, guck, ich mach's dir auch lauter. Es kann jederzeit und überall passieren. Ganz ohne Anmeldung. Guten Tag, mock die Tür auf. Ostseewelle hören lohnt sich immer und überall. Jeden Tag, den ganzen Tag. Alle Infos jetzt auch im Web bei ostseewelle.de. Cielos y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un torneo, que me lleva por siempre en victoria, y de hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo creer. Señores, señores, es un que me liera, si el enemigo me tiende la cadera. papá que lo pique, que vela. Bei Ostseewelle im Party Hitmix von und mit Enrico Ostendorf. We'll be right back. want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Immer schön im Takt bleiben. Ihr hört den Party-Hitmix bei Ostseewelle. Ostseewelle. Ostseewelle. drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time, in case you hit me with an uncle bar. And I'll fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat, you're pulling it over. You just had to have me. Jederzeit kostenlos streamen in der Ostseewelle-App und im Web unter ostseewellemusikwelt.de. I sparkle like sun in June. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room. Thinking on what I could do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. Can't smoke the pain away.

schönen Takt bleiben. Ihr hört den Party-Hitmix bei Ostseewelle. Ostseewelle. mit Enrico Ostendorf. Jederzeit kostenlos streamen in der Ostseewelle App und im Web unter ostseewellemusikwelt.de.